Psalm 24, Vers 7 heißt es: Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Was sind diese Tore? Was sind diese Häupter? Das sind wir. Das ist unser innerer Mensch. Gott will, dass wir uns öffnen, dass der König der Herrlichkeit einziehen kann. Ich glaube, dass heute Morgen, wenn ich so eine mächtige Manifestation seiner Herrlichkeit einziehen will, Halleluja, und wir erheben unsere Tore, wir erheben das Tor unseres Herzens, wir öffnen unsere Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit und er will einziehen in unsere Mitte. Halleluja. Und wenn wir jetzt das nächste Lied singen, dann möchte ich einfach, dass wir alle diese Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte willkommen heißen. Ich glaube, heute Morgen ist wirklich, da ist eine starke Präsenz, die bereit ist, wirklich den Raum zu erfüllen. Halleluja. Halleluja. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir heute Morgen mal wieder Manifestationen hätten wie Goldstaub und Öl und Regentropfen und was auch immer, übernatürliche Zeichen einfach der sichtbaren Manifestation der Herrlichkeit Gottes, weil die Herrlichkeit Gottes ist wirklich, drückt massiv hier auf das Gebäude, auf uns. Halleluja. Halleluja, es entscheidet sich daran, ob wir aufmachen. Halleluja und sagen, jawohl. Wir öffnen unsere Tore. Halleluja. Halleluja. Amen. Lass uns singen. You are the bright shining moon. Sagen, König der Herrlichkeit, zieh ein mit deinem ganzen Gefolge. Du bist der Herr der Herrscher. Zehntausende mal Zehntausende von Engeln dienen dir. Zieh ein in unserer Mitte mit deinem Gefolge, Herr. Zieh ein in deine Herrlichkeit, Herr. Zieh ein, Herr der Herrscher. Zieh ein in deiner Schönheit, oh, in deiner Macht, in deiner Kraft, in deiner Herrlichkeit. Mach unsere Seelen ganz ruhig in dir. Oh, lass diesen Frieden deines Geistes unsere Herzen erfüllen heute Morgen. Manifestier dich in allem, was du bist und was du hast in unserer Mitte, Herr. Halleluja. Halleluja. Oh, wir preisen dich, preisen dich. Wir preisen dich. Das sind Wunderdurchbrüche im Wind des Heiligen Geistes. Einige sind hier und du brauchst wirklich einen starken Durchbruch in deinem Leben, sei das körperlich, sei das seelisch, sei das in deinen Umständen, sei das in deiner Familie, sei das in deinen Finanzen. Der Wind des Geistes bringt Wunder mit. Er bringt Wunder mit. Und ich glaube, dass der Heilige Geist zu einigen spricht, auch ganz konkret, über Nöte und Durchbrüche, die andere brauchen, mit Worten der Erkenntnis, um ihren Glauben zu stärken, dass Gott sie sieht, und ihren Glauben zu stärken, dass Gott sie meint und gerade jetzt Heilung, Befreiung und Durchbruch freizusetzen. Streck dich aus. Streck dich aus, auch zu hören vom Heiligen Geist. Streck dich aus, zu hören, nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere, die vielleicht eine übernatürliche Manifestation des Heiligen Geistes dringend brauchen in ihrem Leben, einen Durchbruch. Er spricht zu uns. Das Wort Gottes sagt, wenn wir zusammenkommen, dann hat ein jeder etwas. Und wenn wir die Geheimnisse der Herzen offenbar machen durch Worte der Erkenntnis, dann werden Menschen sagen, ja, Gott ist wirklich hier. Und er liebt mich und er meint mich. Und er möchte in meinem Leben Einzug halten. Der König der Herrlichkeit möchte in deinem Leben Einzug halten heute Morgen. Ganz konkret und ganz persönlich. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm nur mehr, Heiliger Geist. Heiliger Geist möchte Durchbrüche schenken heute Morgen hier und auch für Einzelne über Livestream, möchte Wunder tun in deinem Leben. Wenn du ein Wort der Erkenntnis empfangen hast mit einer spezifischen Not, einer spezifischen Krankheit, einem spezifischen Problem für eine Person, du musst nicht unbedingt wissen, welche Person es ist, aber wenn es einfach für eine Person hier im Raum oder über Livestream ist, dann komm einfach ins Mikrofon und gib es weiter. Und Gott möchte direkt Menschen dienen heute Morgen hier, gemäß dem Wort, das er spricht. Also hör gut zu, was er sagt, auch du über Livestream, das kann auch für dich sein. Halleluja. Amen. Ich habe eine Person gesehen und es ist so, dass du sehr stark unter Allergie leidest. Jetzt regnet es gerade, vielleicht momentan nicht, aber ich habe gesehen, wie das wirklich nicht nur einfach so eine kleine Sache ist, sondern wie du wirklich drunter leidest und wie die Augen brennen. Also vor allen Dingen habe ich die Augen gesehen, die brennen und ja, Schmerzen brennen, genau, durch Allergie aus. Halleluja, wen betrifft es? Kommt ganz schnell nach vorne. Komm ganz schnell nach vorne. Betrifft dich das? Betrifft dich das? Okay, komm ganz schnell nach vorne. Irina betet für dich. Irina betet für euch. Halleluja. Jeden, den das betrifft mit der Allergie. Halleluja. Danke, Jesus. Nadja, du kannst ein Wort weitergeben, ja? Ja, ich habe gesehen, das ist eine Geisel mit Geyser mit vielen, vielen Quellen und eine riesige Quelle, diese mit Heilung. Jesus steht die Mitte. Und ich habe 4 Fälle gesehen, dass es jemand hat leidet mit Magenschmerzen. Magenschmerzen? Da komm rein, komm jetzt in diese Quelle. Magenschmerzen war das? Ja. Magenschmerzen, okay, genau. Also wenn du konkret jetzt akut Magenschmerzen hast, komm nach vorne, Gott möchte dich berühren. Halleluja. Und die zweite mit Nieren. Knie. Hat Probleme mit Nieren. Nieren. Beziehungsweise ein Mann. Nieren. Oder so. Nieren. Achso, Nieren, nicht Knie. Nieren. Okay, Nieren. Okay. Nieren. Nieren. Also wenn du konkret Probleme mit dem Magen oder mit Nieren hast, komm nach vorne. Und dritte war eine Frau. Du konntest nicht Kinder kriegen. Du wolltest diese, du hast diesen Wunsch. Und von dieser Quelle ist hochschwanger rausgekommen. Mhm. Amen. Und also jemand, der sich Kinder wünscht und nicht bekommen kann, aber jetzt empfängt in dieser, aus dieser Quelle des Heiligen Geistes und schwanger wird, ja. Und anschließend jemand irgendwo bei Livestream, beziehungsweise es hat einen Tumor im Kopf. Livestream, über Livestream, jemand, der einen Tumor im Kopf hat, Gott möchte dich jetzt berühren. In Jesu Namen, wir setzen die heilende Kraft jetzt frei, auch über Livestream, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt mit deiner Hitze auf diesen Kopf kommst, Herr. Und dass dieser Tumor berührt wird durch die Kraft des Heiligen Geistes gerade jetzt und schrumpft, schrumpft, schrumpft, schrumpft, schrumpft, vertrocknet, Halleluja, und sich auflöst in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Jetzt. Wenn dich eins dieser Worte, Magenschmerzen, Nierenprobleme oder Kinderwunsch betroffen hat, komm einfach nach vorne. Nadja betet hier für dich. Halleluja. Astrid, gib weiter, was du empfangen hast. Ja, da gibt es eine Person, die ist wie in so einem Laufrad gefangen. Und du läufst immer, das ist Laufrad, läuft dich, aber du möchtest gerne ausbrechen aus diesem Laufrad. Und Gott hält dir seine Hand hin und sagt heute, komm, komm, komm. Du brauchst nicht in diesem Laufrad zu laufen. Du darfst in meinen Wegen laufen. Amen. Amen. Wenn dich das betrifft, komm zur Astrid, sie legt dir die Hand auf und dient dir. Vielleicht können zur Verstärkung noch 2, 3, 4, 5 Leute vom Heilungsteam dazukommen, die einfach auch Leuten die Hände auflegen, die gerade jetzt nach vorne kommen und ihnen dienen. Okay, Waltraud, was hattest du für ein Wort? Ich hatte ein Bild gesehen, und zwar ein Fels, wo so ein Felseingang war und wo eine Person drin sitzt, wie versteinert. Eigentlich ist die Sicht nach außen frei, sie kann rausgehen, aber sie sitzt in diesem Loch und ist wie angebunden, wie versteinert. Hm. Und der Herr will dich freisetzen. Amen. Heute ist ein Tag des Heils. Amen. Heute ist ein Tag deiner Gnade. Mhm. Amen. Wenn dich das betrifft, komm zur Waldfrau und sie legt dir die Hand auf und dient dir. Halleluja. Jutta? Ich habe das Wort Feuerwehr gehört. Und Feuerwehr. Feuerwehr. Mhm. Und die Aufgabe der Feuerwehr ist es, dem Feuer zu wehren, dass das Feuer gestoppt wird. Mhm. Und ich habe, entweder ist eine Einzelperson oder Personen gesehen, die beten schon lange dafür, dass das Feuer des Heiligen Geistes auf bestimmte Personen in ihrem Umfeld kommt. Mhm. Und das Feuer kommt und kommt nicht. Und es ist irgendwie wie so eine Wand dazwischen. Und ich habe gesehen, dass der Feind immer wieder mit Umständen kommt und da dagegen arbeitet, dass das Feuer des Heiligen Geistes durchgangen kann. Und ich möchte jetzt jeden, den das betrifft, ermutigen, dran zu bleiben, bis der Durchbruch im Sichtbaren Amen. Sich manifestiert, weil er wird kommen. Gottes Halleluja. Wort wird sich erfüllen und alles, ja. was Gott geplant hat, kommt zum Durchbruch. Und die Lügen des Feindes sind zerbrochen am Kreuz von Golgatha. Im Namen Jesu, Amen. Ja, Amen. Oh ja, wir sagen, Heiliger Geist, fall mit deinem Feuer. Fall mit deinem Feuer auf all unsere Arbeitskollegen, unsere Verwandten, Bekannten, Herr, die dich noch nicht kennen, die Jesus noch nicht kennen, fall mit deinem Feuer auf sie, gerade jetzt, in Jesu Namen, wo auch immer sie sind. Oh, streck dich aus, nimm das im Glauben für deine Bekannten, für deine Verwandten, für deine Arbeitskollegen. Setz das Feuer Gottes frei, gerade jetzt. Oh, fall mit deinem Feuer, Heiliger Geist. Oh, fall mit deinem Feuer, Heiliger Geist. Fall mit deinem Feuer, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Fall mit deinem Feuer. Lana, was hattest du für ein Wort? Ich glaube, dass der Herr heute verbitterte Herzen heilen und befreien möchte. Mm. Ich habe gesehen, wie der Herr berührte Herzen und die gelbe Flüssigkeit fließt raus. Mm. Diese Bitterkeit. Amen. Und das ist so, dass du auch möchtest, dass du also mehr die Herrlichkeit aufnehmen kannst. Aber das stört dir. Diese Bitterkeit blockiert dein Herz, dass Amen. Er breiter wird für den Herrn. Es muss jetzt gehen. Ich glaube sogar, dass jemand sogar, ich weiß nicht, ob es hier live vor Ort ist oder über Livestream, aber jemand hat sogar wirklich ein Gallenproblem. Man sagt ja bittere Galle, aber jemand hat tatsächlich auch ein körperliches Gallenproblem und Gott möchte das jetzt heilen. Lass den König der Herrlichkeit einziehen. Lass ihn einziehen. Lass ihn auch einziehen, wenn du weißt, ja, da ist noch Unvergebenheit in meinem Herzen, da ist noch Bitterkeit, da ist noch Verletzung, da ist noch Trauma in meinem Herzen. Lass ihn jetzt einfach mit seiner heilenden Kraft durchströmen. Lass ihn dich jetzt durchströmen mit seiner heilenden Kraft. Halleluja, Halleluja, gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wer ist noch wegen einem Wort der Erkenntnis, das gegeben wurde, nach vorne gekommen und hat noch nicht Gebet empfangen? Streck einfach deine Hand aus. Halleluja. Hier, ja, okay. Betest du für ihn? Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine heilende, deine befreiende Kraft, Herr. Wir danken dir, dass Durchbruch hier ist, Herr. Wir danken dir, Heiliger Geist, auch über Livestream, Herr. Danke, Herr, dass Durchbruch hier ist, Herr. Danke, dass der König der Herrlichkeit Einzug hält heute Morgen hier. Halleluja. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig. Der Herr. Ein heute Morgen. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Oh, wir danken dir, Jesus. Du bist so wunderbar, du bist so mächtig, du bist so stark. Halleluja. Oh, wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Fülle. Wo dein Geist ist, Herr, wird alles eingenommen, Herr. Wo dein Geist ist, Herr, ist eingenommenes Land, Herr. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Herrlichkeit, Herr. Oh, oh. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh. Sehr wie jetzt die Engel überall hier im Raum positioniert sind, postiert sind geradezu. Jesus hat sie mitgebracht. Jetzt haben sie Position bezogen. Ich glaube, dass sie einiges ausgeschüttet haben zwischendurch. Manche werden vielleicht sehen, dass, wenn du jetzt auf deine Hände schaust, dass es Goldglitzer in deinen Händen ist. Manche werden vielleicht merken, wie ihre innere Handfläche, wie sie ölig wird, weil Gott einfach das Öl der Salbung in dir aktiviert. Andere werden vielleicht spüren, wie wenn Regentropfen auf ihr Gesicht fallen oder ihre Hand oder ihren Arm oder wie auch immer, aber hier drinnen regnet es im Natürlichen gar nicht. Es sind Manifestationen der Herrlichkeit Gottes. Kostbare Steine manifestieren sich in seiner Herrlichkeit. Wir sind auf dem Spielplatz der Engel. Wir sind auf dem Spielplatz der Engel. Mit dem Öl in der Hand. Wer spürt alles, dass es vom Inneren der Handfläche aus, dass es ölig wird? Wer spürt das in seiner Hand? Bei dir auch. Ja, ich spüre das. Es ist da hinten auch. Es kommt überall im Raum. Es ist die Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Manche müssen, wenn sie zum Platz gehen, mal auf ihre Handflächen schauen und werden feststellen, dass von innen aus den Poren raus auch Gold glitzert. Halleluja, es sind Manifestationen der Herrlichkeit Gottes. Danke, Jesus. Du hast auch Öl. Halleluja, es ist gerade weitergegeben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir sind, ich nenne es den Spielplatz der Engel, wo sie diese Zeichen des Himmels manifestieren. Manche Leute sagen, was soll das? Ich nenne es den Spielplatz der Engel. Also wenn sie kommen, dann gießen sie einfach was aus. Also dann manifestiert sich der Himmel auf der Erde. So einfach ist es. Also was sollte Gott für ein Problem haben, mit ein bisschen Goldstaub hier auf der Erde freizusetzen? Im Himmel sind die Straßen aus Gold. Die Engel müssen nur einmal im Himmel kehren und schon regnet es Goldstaub hier auf der Erde. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, wir lieben deine Gegenwart. Oh, wir lieben deine Gegenwart. Liebst du seine Gegenwart? Halleluja. Halleluja. Auch bei dir über Livestream, ich sehe einige auch, ich sehe jemanden spezifisch in der Küche sitzen und du siehst tatsächlich, wie. Wenn du jetzt einmal den Tisch schaust, siehst du plötzlich, dass sich Goldstaub manifestiert. Und tatsächlich ist es teilweise so, während du schaust, wird es mehr. Während du schaust, nimmst du zu. Und anders sehe ich, du hast auch das Öl in der Hand. Schreib uns einfach ein Zeugnis, ein kurzes, einfach ganz kurz. Ja, ich spüre Öl in meiner Hand. Das Öl fließt aus meiner Hand oder in meiner Hand. Schreib uns eine kurze E-Mail an wunder@glorylife.de. Bloß, dass wir es wissen, weil wir sind verbunden. Wir sind eine Familie in der Herrlichkeit Gottes. Oder wenn du Goldstaub auf deinen Händen hast, einfach oder sonst irgendwo, es kann auch irgendwo sein, auf deiner Kleidung oder deinem Gesicht. Ich meine jetzt nicht irgendeinen Glitzer, den du von der Schminke hast, sondern ich meine wirklich das, was vorher nicht da war. Dann schreib uns einfach eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Berichte uns, wie sich der Heilige Geist bei dir manifestiert. Er kann sich auf ganz kreative Arten und Weisen manifestieren. Er kann Manna manifestieren hier auf der Erde. Er kann kostbare Steine manifestieren. Er kann Öl manifestieren. Er kann Regentropfen manifestieren. Es kann sein, einige spüren einfach, wie der Flügel eines Engels ihre Schulter streift oder ihre Backe. Der Himmel ist hier. ich sehe einen großen Engel hier in der Ecke des Raumes stehen, er ist höher sogar als das Gebäude und er hat eine große Lanze und ich sehe, wie er diese Lanze hier so runterlegt und einige werden gerade jetzt berührt von dieser Lanze und es ist wie so eine Art Ritterschlag, es ist auch eine Zuteilung der Kraft Gottes, gerade hier so durch den Raum, gerade hier so rüber. In Jesu Namen, danke Vater, dass du deine Kinder berührst, Herr, mit deiner Kraft, Herr, mit Zuteilung deiner Kraft, Herr. Danke, Herr, dass du deine Söhne aufrichtest, Herr, in dieser Zeit, wirklich als Ritter im Geist, Herr, geistliche Ritter, Herr, angetan mit der ganzen Waffenrüstung Gottes, Herr. Danke, Herr, dass du deine Kinder aktivierst. Danke, dass du deine Armee aktivierst, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für diese Zeit, in der wir leben, Herr. Es ist die Zeit der Armee Gottes. Es ist die Zeit von Joels Armee. Es ist die Zeit der königlichen, himmlischen Krieger im Geist, in der Liebe, in der Freude Gottes, in der Herrlichkeit Gottes. Wow. Halleluja. Halleluja. Wenn du dich hinsetzt, sag zu jemand: Willkommen in der Gegenwart Gottes. Und bleib wirklich in dieser Ausrichtung, bleib darauf ausgerichtet, auch wenn wir jetzt das Wort Gottes hören, bleib ausgerichtet auf diese Herrlichkeit, bleib ausgerichtet auf diese Gegenwart, bleib ausgerichtet auf sein Wirken. Halleluja. Er möchte dir begegnen, er möchte dich berühren. Halleluja. Und wie gesagt, schreib uns eine E-Mail, wenn du eine Manifestation, einfach irgendeine übernatürliche Manifestation der Herrlichkeit Gottes gerade jetzt feststellst, in, da wo du bist, in deinem, auch in deinem Körper, auf deinem Körper, in dem Raum, in dem du bist, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Halleluja. Halleluja. Und jetzt, ihr Lieben, hören wir das Wort Gottes von meiner wunderbaren Frau. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Pastorin Irina Karl. Halleluja. Amen. Halleluja. Ich arbeite noch mit Zetteln. Es wird immer besser. Ist es nicht eine herrliche Atmosphäre, wenn der Himmel da ist? Halleluja. Oh. Danke, Herr, wir preisen dich wirklich. Halleluja. Für deine Gegenwart, für deine Heimsuchung. Er liebt es so gerne, mit seinen Kindern zusammen zu sein. Halleluja. Und ihn gut zu tun. Und ja, Halleluja. Er tut uns gut, er tut uns wohl. Und wir brauchen es, oder? Dieses Aufatmen in seiner Gegenwart. Halleluja. Ah, danke, Herr. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du heute Morgen tust, schon getan hast und noch tun wirst. Und für deine Liebe zu uns. Weißt du, wie sehr er uns liebt und wie sehr unser Gott für uns ist. Das will die andere Seite immer vertuschen und immer das dich vom Gegenteil überzeugen, dass am Ende Gott gar nicht mal für dich ist. Aber er ist wirklich für dich. Er ist gestorben für dich. Er ist auferstanden, er ist hochgefahren für dich, damit wir den Himmel jetzt haben. Also ohne ihn, ohne das, was er getan hat, hätten wir keinen Himmel. Könnten wir diese Atmosphäre nie erleben? Weißt du, die Jünger konnten diese Atmosphäre noch nicht erleben. Sie haben ihn natürlich. Ich meine, das ist der Hammer, wie sie, überlege dir, weißt du, sie sind mitten in ihrer Arbeit beim Fischen und Jesus kommt vorbei und sagt, verlass die Netze und folg mir nach. Und sie überlegen nicht mal eine Sekunde, sondern sie folgen ihm einfach nach. Sie lassen alles los und folgen ihm nach. Halleluja und Halleluja, wir haben das auch irgendwann begriffen. Dass ihm nachzufolgen das Größte ist auf dieser Welt, das Schönste ist auf dieser Welt, das die einzige Alternative ist. Oder hast du eine andere Alternative? Hast du einen besseren Weg gefunden? Haben wir irgendwo was Besseres gefunden? Wir haben doch alle gesucht, oder? In der Welt und genau, nach irgendwas, was uns ausfüllt und was uns glücklich macht. Bis wir endlich angekommen sind von unserer Suche und ihn gefunden haben und er uns. Und jetzt sind wir mitten in seinem Königreich. Und ich glaube, was er in dieser Zeit wirklich macht und uns und uns da immer mehr reinnimmt, neben dem, dass er der Herr ist und der allmächtige Gott und der Richter natürlich auch, der König, ist, dass er möchte als König und als allmächtiger Gott, dass wir seine Freunde sind. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Herr möchte dein Freund sein. Das ist der Hammer. Ich meine, überleg es dir wirklich. Der Gott des ganzen Universums, der dieses All, das niemand ausmessen kann, wo die Teleskope nicht weit genug reichen oder je bessere Teleskope sie entwickeln, umso weiter sehen sie, das Universum wird immer größer. Und dieser Gott möchte mit dir befreundet sein. Ha! Er liebt dich und uns. Und er möchte, dass wir ihn nicht nur, wie es in Hiob 42,5 heißt, vom Hörensagen her kennen, sondern dass wir ihn wirklich kennen. Und dass wir uns auf dieser Reise einfach jeden Tag und jede Stunde befinden, wo wir ihn immer besser kennenlernen. Weil wenn du echt einen guten Freund hast, den willst du kennenlernen. Mit dem möchtest du Zeit verbringen. Und der Herr liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Der will echt Zeit mit dir verbringen. Ich sage nochmal diese Stelle, Hiob 42,5. Vom Hörensagen, und das war Altes Testament, sogar Alter Bund. Vom Hörensagen her hatte ich von dir gehört, aber jetzt haben dich meine Augen gesehen. Und letztlich ist es das tiefste Verlangen unseres Herzens ist, ihn mit unseren Augen zu sehen. Und natürlich am liebsten auch, ich denke, das wünscht sich jeder, oh Jesus, ich möchte dich so gerne mal sehen. Dann hörst du von Bobby und von anderen, boah, und dann ist Jesus mir so im Zimmer erschienen, stand daneben beim Bett und so und hat mir das und das gesagt. Halleluja, das ist wirklich wunderbar. Und das ist stark, aber Jesus hat auch gesagt, selig sind, die nicht sehen, sondern glauben. Das ist noch höher. Also mach dir keinen Stress, dass du denkst, oh, er liebt mich nicht so. Ich habe mir da längere Zeit einen Stress gemacht. Und er ist nicht so mit mir verbunden, wenn ich ihn nicht sehe mit meinen natürlichen Augen. Aber weißt du, ich sehe ihn und du siehst ihn. Und kannst ihn sehen mit deinen Herzensaugen, weil er ist ja in dir. Juhu! Er ist ja in uns. Er ist eingezogen, er wohnt in uns. Weißt du, dieser Gott nimmt sich uns Menschen, seine Schöpfung, als seinen Wohnort. Das ist göttlich, ja? Das kann sich kein Mensch, würde sich auch niemand ausdenken. Halleluja. Aber er hat gesagt, ich möchte in meiner Schöpfung wohnen und ich möchte Wohnung in ihr nehmen und ich möchte ihr nah sein, meiner Schöpfung, meinen Söhnen, meinen Kindern. Ich möchte Freund sein mit ihnen. Ich möchte, dass sie mein Herz kennen und ich möchte ihr Herz kennen. Und ich möchte ihnen eine Erfüllung geben, die alles übersteigt, was diese Welt zu bieten hat. Halleluja. Er ist so gut. Weißt, er möchte keine Religion. Gott ist keine Religion, sondern er ist ein Gott der Beziehung. Er ist ein Gott der Gemeinschaft. Er ist ein Gott, mit dem du reden kannst und sollst. Er sagt, red mit mir. Ich möchte, dass du mit mir redest. Ich habe dich nicht bestimmt, ein stummer Fisch zu sein, sondern ich habe dich bestimmt, mit mir zu reden. Auch nicht alles mit dir selber abzumachen. Weißt, wir haben das gelernt, uns alles mit uns selber abzumachen. Aber er möchte drin sein, ja. Er möchte im Geschäft mit dabei sein. Und eine echte Beziehung zu uns haben. Und uns beraten. Oh, uns Weisheit geben, uns eine Freude schenken, die wir nie gekannt haben, die von innen rauskommt. Weißt, er hat ja alles reingelegt, das ist ja die große Sache. Er hat ja, als wir Ja zu Jesus gesagt haben, als wir eine neue Schöpfung wurden, hat er alles in unseren inneren Menschen hineingelegt. Seine ganze Liebe, seine ganze Freude, seinen Frieden, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Alles ist da. Es ist alles da. Du hast es schon. Wir haben es schon. Wir müssen es nur entdecken und uns nicht immer nach Dingen ausstrecken, verzweifelt, die schon da sind. Er hat uns beschenkt. Unser Gott hat uns beschenkt. Wir sind so reich, ja, dass der größte Milliardär, der alles hat im Natürlichen, aber nicht ihn, dass er arm ist wie eine Kirchenmaus im Vergleich zu dir. Und ich glaube aber, und ich glaube, das ist echt prophetisch, ich glaube, er hat wirklich ganz viele bestimmt, dass sie in dieser Zeit, also gerade auch von Milliardären und Promis und so weiter, dass sie in sein Reich hineinkommen. Er, weißt du, verurteile sie nicht, verfluch sie nicht, reg dich nicht auf und sei nicht eifersüchtig, dass sie mehr Geld haben als du. Bitte. Ja, das ist wichtig. Sondern fordere sie, all diese Reichen und Schönen, fordere sie rein ins Reich, weil sie haben nichts letztlich. Sie gehen mit nichts aus dieser Welt. Sie haben vielleicht ein paar Jahre Luxusleben, okay. Weißt du, gönn es ihnen auch. Weißt du, als neue Schöpfung sind wir großzügig. Wir sind nicht mehr eifersüchtig auf andere. Wie wunderbar. Es ist Freiheit, weißt du, es ist Freiheit. Du musst auf niemanden mehr eifersüchtig sein. Weil du bist der Freund, du bist Sohn Gottes, du bist der Freund Gottes, du hast es wirklich geschafft. Sag das mal zu deinem Nachbarn, du hast es geschafft. Du bist schon ganz oben angekommen. Du bist auf der Karriereleiter mit Gott angekommen. Was nicht heißt, dass wir immer weiter und tiefer in unsere Berufung gehen. Weil darum geht es, dass wir wirklich in diesem vollkommenen Willen Gottes gehen, als seine Schöpfung. Nicht nur es gibt den zugelassenen Willen, es gibt den vollkommenen Willen. Und Gott möchte, dass wir in diesem vollkommenen Willen von ihm leben, nah mit ihm, Herz zu Herz, in diesem Austausch von Herz zu Herz. Dass wenn du morgens aufwachst, schon einfach anfängst, mit ihm zu sprechen. Und du abends ins Bett gehst, dankst für den Tag oder nochmal alles ablegst, in Frieden mit ihm gehst, einfach diese Beziehung mit ihm lebst. Halleluja. Ah, alle Sorgen auf ihn wirfst, weil er ist der damit umgehen kann. Er möchte damit umgehen. Wir sind nicht geschaffen, schwere Lasten zu tragen. Dein Rücken wurde nicht dafür gemacht. Sondern dein Rücken wurde dafür gemacht, eine leichte Last zu tragen. Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Also schüttel mal, wenn da irgendwie noch ein Joch war, hast du gemerkt, da war irgendwie ein Joch und eine schwere Last, die dich irgendwie, wie niedergedrückt hat. Schüttel das mal ab, weil das ist nicht von Gott. Du sollst es nicht tragen. Du sollst es nicht tragen, weil er trägt es. Und wir haben dieses sanfte Joch, dieses leichte Joch, mit dem er uns führt. Und das ist gut, weil so können wir sagen, danke. Sag nicht, oh, ich will gar kein Joch. Sondern es ist gut, mit dem dirigiert er uns und plält uns auf dem Weg, wenn wir mal ausbüchsen wollen, rechts oder links. Dann hält uns sein Joch sanft in der Spur. Und es ist seine Liebe und es ist seine Freundschaft und es ist seine Herrlichkeit. Halleluja. In Johannes 15, oh, ich sag dir, lest die Kapitel, Johannes 14 bis 17, das sind die mit die stärksten Kapitel der ganzen Bibel, weil da hat er zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden, zu seinen Vertrauten gesprochen in der letzten Woche, bevor er gekreuzigt wurde. Und da hat er ihnen Sachen anvertraut, die er den Massen nicht anvertraut hat. Also er vertraut den Massen nicht seine Geheimnisse an, aber er vertraut seinen Freunden seine Geheimnisse an. Möchtest du seine Geheimnisse wissen? Schaka, schaka, schaka. Und da sagte er, in Johannes 15, 15, da sagte er, ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder reine Diener, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch mitgeteilt habe, kundgetan habe. Er nennt uns Freunde. Du denkst, ist es logisch irgendwie, weil er alles, was er von seinem Vater gehört hat, uns mitgeteilt hat. Und ich sage, das ist dieses Vorrecht, das wir haben als seine Jünger, als seine Söhne, als seine Freunde, dass er uns, und also damit den ersten Jüngern, ja, die seine engen Freunde waren, bis auf einen, den hat er das mitgeteilt, das Kostbarste, ja, wie das Manifest von seinem Vater. Und deshalb ist es so wichtig, was er da gesagt hat in diesen Kapiteln. Und wenn du dich damit füllst, weißt du, er ist das Wort. Freunde füllen sich mit seinem Wort, mit ihm. Dann gibt er die Offenbarung. Weißt du, du bekommst Offenbarung, weißt du, dieses Wort Gottes, auch das Rema, auch das Logos-Wort, also dieses geschriebene Wort, ist nicht ein Wort, das man so jeden Tag lesen sollte, damit man ein guter Christ ist. Also das solltest du natürlich. Aber nicht nur, damit du ein guter Christ bist, sondern weil Gott mit dir sprechen möchte. Gott redet durch sein Wort. Es ist, weißt du, das Kraft im Wort. Das Power im Wort. Das, ja, Offenbarung im Wort. Und er vertraut seinen Freunden das Wort des Vaters an. Und das ist das höchste Wort, was es gibt. Und da hat er ihnen diese wichtigen Sachen gesagt. Und da hat er ihnen gesagt, weißt du, als der König der Könige, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, weil der Sklave nicht weiß, was sein Herr tut. Aber euch nenne ich Freunde. Und das sagt er auch heute. Ich möchte euch nicht Sklaven nennen, sondern Freunde. Weil ich alles, was ich höre, euch mitteile. Zu den Massen hat er in Gleichnissen geredet. Und sie haben es oft nicht verstanden. Aber sein Jüngern hat das ausgelegt. Und du bist sein Jünger. Und dann hat er noch was Interessantes gesagt in Vers 14, Johannes 15, 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das ist so eine kleine Bedingung an die Freundschaft. Du denkst, wie kann das eine Freundschaft sein, wenn ich Andreas sage, also du bist mein Freund, wenn du alles tust, was ich dir sage. Er ist der König der Könige. Und ein König wird nur jemandem was anvertrauen, dem er vertrauen kann. Und Gott möchte dir vertrauen. Und weißt du, nimm keine Verdammnis, ja, nimm das. Weißt, ich glaube, er möchte, dass wir das nehmen. Heute, Herr, ich bin jemand, dem du vertrauen kannst. Ich bin jemand, dem du vertraust. Halleluja. Und deshalb bin ich würdig, dein Freund genannt zu werden. Nicht ein ferner Verwandter von dir. Also sucht, am Anfang haben wir wahrscheinlich angefangen mit relativ entfernten Verwandten, Verwandte zu sein. Aber er möchte uns nah haben. Nah an seinem Herz. Das macht das Leben aus. Nah an seinem Herz. In dieser Liebesbeziehung mit ihm zu sein. Und weißt du, er kommt bald. Und deshalb sehnt er sich nach einer Braut, die nah an seinem Herzen ist. Eine Braut, die gleichzeitig sein bester Freund ist. Willst du sein bester Freund sein? Herr, wir wollen deine besten Freunde sein. Das ist so wunderbar. Und weißt du, sie wären genug. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie wären sich genug gewesen. Vollkommene Liebe in dieser Einheit. Aber dann hat er diese wunderbare Schöpfung gemacht. Und überleg mal, es sind 7 oder 8 Milliarden sind wir jetzt schon, haben die Chance, ein Freund von Gott zu sein. Ich meine, wir haben doch die beste Botschaft, oder? Haben wir nicht die stärkste Botschaft? Weißt du, du kannst rausgehen, du kannst den Leuten sagen, weißt du, nicht Religion, sondern du kannst ihnen sagen, weißt du, du hast die ultimative Gelegenheit, ein Freund von Gott zu werden. Wärst du daran interessiert? Nächstes Mal, wenn du auf der Straße bist oder in der S-Bahn, Stefan geht jetzt in die S-Bahn, das ist so genial, ja, und erzählt den Leuten in der S-Bahn, ich glaube, da werden sich ihm noch viele anschließen, auch einfach von Jesus, wo sich eine Gelegenheit gibt und ihnen zu sagen, weißt du, ihr könnt Freunde Gottes werden. Er ist nicht der, der richtet und der verdammt, sondern Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und er möchte das tun durch seine Freunde. Und seine Freunden, weißt du, die haben ihr Ohr geöffnet. Und denen kann er sagen, guck mal da diese Frau, guck mal da dieser Mann. Geh doch mal auf diesen Mann zu oder diese Frau. Beim Aldi oder wo auch immer, der hinkt oder was auch immer. Und erzähl ihm doch einfach mal von mir. Ich glaube, dass es sein unbedingtes Herz ist. Erinnert ihr euch an die Geschichte, die Bobby erzählt hat? Ich weiß nicht, ob sich alle erinnern, aber die hat mich ganz, ganz tief bewegt. Wo Jesus doch neben seinem Bett aufgetaut ist, nachts um 2.30 Uhr. Soll ich es nochmal erzählen? Nicht alle erinnern sich, glaube ich. Also Jesus ist neben seinem Bett gestanden. Ich meine, das ist schon powerful. Und hat gesagt, lass uns fischen gehen. Und dann waren sie plötzlich direkt an einem Ozean. Und es hat total gestürmt und gewindet und gebraust. Und dann hat Jesus zu Bobby gesagt, catch me a fish. Fang mir einen Fisch. Und Bobby hat gesagt, du, das ist nicht die Zeit zum Fischen. Das ist im Moment schwierig, da bei diesem Sturm einen Fisch zu fangen. Und er hat gesagt, nee, fang mir einen Fisch. Er hat gesagt, ach, das geht doch gerade nicht. Er hat gesagt, fang mir einen Fisch. Und Bobby hat gesagt, nee, nicht die Zeit. Und dann wurde Jesus ganz traurig. Und dann hat Jesus in sein Herz gefasst. Und dann hat er sein Herz rausgeholt. Und dann hat er einen Teil seines Herzens in die Hand von Bobby gelegt. Und hat er zu Bobby gesagt, jetzt nimm diesen Teil meines Herzens und wirf ihn auf das Wasser. Und er hat gesagt, nein, Herr. Und ich kann es verstehen. Herr, dein Herz in diesen Sturm. Das ist dein Herz. Das ist das Kostbarste, was es gibt. Können wir doch nicht in den Sturm einfach werfen. Und dann hat er gesagt, mach es. Und dann hat er das Herz in den Sturm geworfen, aufs Wasser. Und dann kam ein riesiger Fisch und hat dieses Stück vom Herzen von Jesus geschnappt und verschlungen. Und dann sehen sie diesen Fisch plötzlich wieder und das ist ein riesiger Fisch und der ist gefüllt mit unendlich vielen Fischen. Mit ganz vielen Fischen. Und dann hat Jesus zu Bobby gesagt, nimm diesen Fisch und gib ihn mir. Und dann hat Bobby diesen riesigen Fisch genommen, der ganz leicht war und hat ihn Jesus gegeben. Mit diesen unendlich vielen Fischen drin. Und dann hat Jesus diesen Fisch genommen und ihn in seine Brust hineingenommen. Und er war ganz, ganz glücklich. Weil diese ganzen Fische gehören zu ihm. Und wir können ihm Freude machen, indem wir ihm diese Fische geben und ihm diese Fische bringen. Oh, das hat mein Herz so bewegt. Das ist so powerful. Also du kannst das Herz von Jesus bewegen. Und zwar ganz genau, weißt, du musst kein Stadion-Evangelist sein. Wenn du es bist, super. Aber du musst es nicht sein. Weißt du, jeder an seinem Ort. Jeder da, wo er ist. Und lass uns jede Gelegenheit in Anspruch nehmen und ergreifen, von ihm zu erzählen, den Menschen einfach von ihm zu erzählen. Von seiner Liebe. Halleluja. Jede Gelegenheit. Und weißt du, bitte, ich bitte ihn immer, Herr, gib mir echt Gelegenheiten, von dir zu sprechen. Lass mich irgendjemand treffen, der offen ist, dem ich von dir irgendwas sagen kann oder wo ich im Gespräch, ja, wir sind ja sowieso Spürhunde, wo ich im Gespräch irgendwann muss ich doch auf dich hier kommen oder will ich auf dich kommen und irgendwas von dir mitteilen, einfach damit mein bester Freund, Jesus, Freude hat, damit er sich freut. Du kannst deinem besten Freund, der für dich sogar in die Hölle gegangen ist, der den Feind besiegt hat, damit du ewig lebst, wir können ihm Freude machen. Juhu! Wir können ihm Freude machen. Wir können ihm Freude machen. Und es ist gar nicht schwer, weißt du, mach auch diese ganze Sache Evangelisation, mach das nicht zu so einer komplizierten und schwierigen Geschichte, sondern einfach wie du bist. Und er hat uns alle anders gemacht. Ein Segen, oder? Und er hat uns mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammengestellt. Und die einen kannst nur du, die anderen kann nur ich erreichen. Aber alle zusammen werden wir dafür sorgen, dass dieser Fisch voll wird. Okay? Dass dieser Fisch voll wird mit unendlich vielen Fischen. Und dass Jesus sagt, boah, das schmeckt mir gut. Das berührt mein Herz. Und er hat gesagt, in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach meinem Reich. Kümmert euch um mein Reich. Und wenn ihr das tut, was auf meinem Herzen ist, weil Freundschaft heißt mit Jesus auch, es heißt nicht nur, dass er deine Bedürfnisse stillt und das will er, sondern es heißt auch, dass wir uns darum kümmern, dass es uns wichtig ist, was ist auf seinem Herzen. Und wenn wir uns kümmern darum, was auf seinem Herzen ist, rat mal, worum er sich dann kümmert. Um das, was auf deinem Herzen ist. Und was du möchtest und was du brauchst. Weil er kennt uns ja viel besser, als wir uns selber kennen. Er kennt uns so gut. Und weißt, wir müssen ihm nicht nur jeden Tag unsere Liste von 35 Punkten, die wir brauchen, sagen. Und es ist okay, du kannst, weißt du, sag ihm deine Sachen unbedingt, ja. Aber dann, weißt du, in der Freundschaft ist auch eine Zeit, wo wir sagen, ja, und was ist jetzt auf deinem Herzen eigentlich? Ich weiß, du kümmerst dich um meine Sachen. Aber ich möchte dein Freund sein. Und auch nicht nur immer ein Baby, das immer nur gewickelt wird und schreit. Sondern wir wachsen auf. Weißt du, wenn du Baby bist, ist das gut. Und da wirst du gewickelt. Aber es kommt eine Zeit, wo du aufwächst. Wo wir aufwachsen und wo es nicht, uns nicht mehr dann nur einzig und ausschließlich um uns geht. Ist ein großer Tag. Ist ein großer Tag, wenn du den erreichst. Sondern wo es uns darum geht, unserem Herrn Freude zu machen. Ihn glücklich zu machen. Oh, wir können unseren Herrn glücklich machen. Wir können unseren Freund glücklich machen. Mit unserem Herzen, auch wenn du betest. Wenn du betest für deine Nachbarschaft. Oh, dass keiner verloren geht. Für unser Land. Halleluja, für Europa. Und weißt du, was so total stark ist? Weil es gibt Belohnungen. Gott ist ein Gott der Belohnungen. Wow. Es gibt göttliche Belohnungen. Und das ist so gewaltig, gerade in diesen Kapiteln von 14, Johannes 14 bis 17, sagt er viermal, dass was wir den Vater oder ihn bitten, in seinem Namen, wenn wir in ihm bleiben, hier in Johannes 15, 7 zum Beispiel, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch werden. Ihr könnt bitten, was ihr wollt und es wird euch werden. Weil die einzige Voraussetzung, wir bleiben in ihm und ich meine, wir bleiben einfach in ihm, oder? Wir bleiben einfach in ihm. Wir lassen ihn nicht aus unseren Augen. Wir bleiben in ihm. Und wir bleiben in seinem Wort. Wir lieben sein Wort. Weißt du, wenn du sein Wort noch nicht so liebst oder denkst, boah, das ist mir ein Buch mit 7 Siegeln, da sagt Heiliger Geist, erfüll mich und komm auf mich, dass ich so einen Bock habe, so eine Lust habe, einfach dein Wort zu lesen, mehr als alles andere. Mehr als die Zeitung, mehr als Internetartikel. Herr, streck dich mal gerade aus. Herr, wir nehmen das. Herr, wir nehmen das gerade jetzt. Herr, diese Lust, dieses Begehren, diesen Wunsch. Einfach mehr als alles. Dein Wort, weil du bist dein Wort. Zu lesen und es zu verstoffwechseln und darüber zu meditieren und Offenbarung aus deinem Wort zu bekommen. Herr, mehr als alles anderen 1000 Artikel. Herr, ich danke dir dafür, dass du gerade jetzt das in jeden Einzelnen impartierst, wirklich eine neue Lust, eine neue Freude an deinem Wort, eine neue Begeisterung, Herr, für dein Wort. Oh, nimm das im Glauben, gehört es dir, auch im Livestream, eine Begeisterung für sein Wort. Weil da haben wir auch Gemeinschaft, weißt du, wir haben Gemeinschaft im Gebet, aber wir haben auch Gemeinschaft mit ihm, mit unserem Freund. Wenn wir das Wort lesen, wow, und wenn wir, weißt du, so stark, und wenn du Offenbarung bekommst und ich finde es immer so toll, Marion erzählt immer, wie sie dann aufschreibt da am, weiß ich, 2018 hat sie dann und dann die Offenbarung bekommen und das schreibt so neben dem Bibeltext, das finde ich super. Weil Gott spricht zu uns, weil er sucht die ganze Zeit nach Gelegenheiten, Gemeinschaft mit uns zu haben und zu uns zu sprechen. Und ein wunderbare Sache ist über sein Wort. Und die Belohnung ist, wir können bitten, was wir wollen und es wird uns. Möchtest du? Also ich meine, ist doch eine coole Sache. Jesus, ich bleibe in dir. Ich bleibe in deinem Wort. Ich lasse mich nicht von den Umständen immer rausbringen und danke, Herr, ich vergesse dich auch nicht. Und dann wirst du jedes meiner Gebete beantworten. Yeah. Halleluja. Nehmen wir das? Danke, Herr, dass du alle unsere Gebete beantwortest. Weil er möchte ja deine Gebete beantworten. Es ist nicht so, dass wir Gott immer den Arm umdrehen müssen. Oh, Herr, wann hörst du endlich? Er möchte unsere Gebete beantworten. Wir bleiben einfach in ihm. Wir sind in ihm. Wir bleiben in seinem Wort. Und dann ist jedes Gebet beantwortet. Was für ein Gott haben wir, oder? Das ist doch der Hammer. Ja, gib ihm mal einen Applaus. Halleluja. Und es ist so stark, im Alten Testament gibt es 2 Personen, von denen gesagt wird, dass sie die Freunde Gottes waren. Und schon im Alten Testament, Halleluja, Freunde Gottes. Und es waren Abraham und Mose. Und es ist so stark, es heißt hier von Abraham heißt es hier, durch Glauben, in Hebräer 11, 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam an den Ort auszuziehen, den er zum Erbteil empfangen hatte. Also es war Glaubensgehorsam auch, die ihn zu einem Freund machte von Gott. Und es ist aber so stark, weißt du, wir sind Freunde Gottes und er ist der Chef und er wird immer der Chef bleiben. Absolut. Aber Freunde, hast du das schon mal gemerkt, beeinflussen sich auch gegenseitig. Hammer, oder? Und du siehst es hier. Gott kommt zu ihm mit zwei Engeln, zu dritt kommen sie und verkünden ihm und Sarah, die da im Zelt ist und dann lacht heimlich, dass sie einen Sohn übers Jahr bekommen, obwohl sie längst viel zu alt dafür sind. Und dann heißt es, dann gehen sie weiter und gucken sich Sodom an von fern. Und ja, genau, der Herr möchte Sodom vernichten, weil es einfach völlig korrupt, pervers und so weiter ist. Und dann ist es so stark in Vers 17, also Abraham und die Männer, also die zwei Engel und Gott gehen hin. Und dann heißt es, und da dachte der Herr, soll ich Abraham wirklich verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Er wird doch zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes und alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet werden. Ein kleiner Nebending, ne? Wir sind gesegnet durch Abraham, alle Völker der Erde. Wow. Ich habe ihn auserwählt. Er soll seinen Nachkommen für alle Generationen ans Herz legen, nach meinem Willen zu leben, soll sie lehren, Recht und Gerechtigkeit zu üben. Und ich will all die Zusagen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Darum sagte der Herr zu Abraham, die Klagen über Sodom und Gomorra, er erzählt es ihm, ja, seinem Freund, nehmen kein Ende. Man wirft ihnen schwere Vergehen zu. Ich werde nun hingehen und gucken und so weiter, ob das alles stimmt. Also, ist natürlich heiß, ne? Ich denke, er wusste es trotzdem vorher schon. Gott ist ja allwissend. Aber er sagt es so. Und dann gehen die beiden Engel schon vor. Und dann heißt es, der Herr aber blieb noch bei Abraham stehen, nachdem er ihm das gesagt hatte. Er blieb noch stehen. Warum blieb er wohl stehen? Und dann heißt es, Abraham trat auf ihn zu und sagte, willst du wirklich zusammen mit den Gottlosen auch die vernichten, die nach deinem Willen leben? Vielleicht gibt es 50 Gerechte, die innerhalb der Stadt leben. Und dann kennst du die Geschichte und dann handelt er ihn runter, kommt ihm plötzlich, oh, vielleicht sind es doch nur 40, ja. Dann 30, dann 20, dann 10. Und Gott lässt mit sich verhandeln. Und ich glaube, und das glaube ich, wirklich, er wollte das genauso. Weil ich glaube nicht, dass Abraham ein barmherzigeres Herz hat als Gott. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Der Herr will hier alles zerstören und dann kommt Abraham mit seinem großen Herzen. Und trotzdem, das war wie eingeplant, dass er das Herz von Abraham, denke ich, auch ein Stück weit geprüft hat. Wie wird Abraham, mein Freund, reagieren, wenn ich Gericht auch ankündige? Wie reagieren wir, wenn es Gerichtsprophetien oder so weiter gibt? Ein Sklave sagt ja, genau, genau so ist es. Aber was sagt dein Freund? Der sagt, Herr, das kann nicht sein. Du wirst nicht Deutschland wegraffen, zum Beispiel. Auch wenn es Deutschland vielleicht verdient hätte, ja, so wie Sodom und Gomorra oder Europa, sind wir Sklaven oder sind wir die sagen, ich sage nicht, dass alles Gericht abgewendet werden kann. Das steht natürlich einiges auch in der Bibel. Aber ich glaube trotzdem, dass wir es teilweise rauszögern können durch unsere Gebete, abmildern können durch unsere Gebete und vor allen Dingen durch unsere Gebete auch bewirken können und durch unser Hingehen, dass viele, viele Menschen ins Reich Gottes kommen, in den großen Fisch hinein. Viele Fische. Viele Fische. Nach solchen Herzen sehnt er sich. Er möchte Fische haben. Halleluja. Und er möchte Freunde haben, die nicht einfach mit allem, was so abgeht oder, weißt du, was auch furchtbar ist, eine Unsitte, die Gott hasst, ist, wenn Leute oder selbsternannte Propheten herumgehen und im Leib Gericht prophezeien. Leuten, ohne für sie zu beten. Weißt du, das ist so eine Grausamkeit und Unbarmherzigkeit. Das kann nicht sein, oder? Wir sind im neuen Bund. Es ist der Bund der Liebe. Ein Gebot hat uns Gott gegeben, dass wir einander lieben. Wenn du jetzt siehst, wirklich, dass dein Bruder, dass deine Schwester, und wenn du vielleicht siehst, sie machen Fehler. Wer macht keine Fehler? Wenn du siehst, dass eine Gemeinde runtergeht oder ein Bruder oder eine Schwester von dir, sagst du dann, naja, habe ich ja gewusst, ne? Wer so lebt, wer so drauf ist, die müssen sich ja nicht wundern. Oh, das ist ein übles Herz. Buße tun. Und es gilt für uns alle. Vielleicht sogar jemand, der dich verletzt hat. Und plötzlich siehst du, dem geht's nicht gut. Kommt dann in unseren Herzen, naja, klar, ne? Oh! Nein, nein, nein, nein, nein. Das ist nicht die Braut Christi. Das ist nicht die Braut Christi. Er hat uns ein neues Herz gegeben. Und wenn wir sehen, dass jemand Probleme hat, dann fangen wir an zu beten, okay? Okay? Okay? Und wenn es Leuten, die uns vielleicht mal verletzt haben, oder wie auch immer, dass sie irgendwie Schwierigkeiten kriegen oder krank werden, treten wir dann ein für sie? Freunde treten ein! Freunde treten ein. Freunde treten ein. Weil die Barmherzigkeit, die wir geben, die wird auf uns zurückkommen. Oh, Halleluja. Oh, danke. Gott reinigt wirklich seine Braut. Und er offenbart uns sein Herz, das ein Retterherz ist. Was nicht heißt, dass wir alles gut heißen und zu allem, ja, super, und alles, was ihr macht, ist toll und so weiter. Aber wir lieben die Menschen und wir sind für die Menschen. Und wir richten nicht, damit wir selber, weißt du, wir tun uns selber am meisten wohl und gut, wenn wir nicht richten, weil dann werden wir, sagt Jesus, auch nicht gerichtet. Und es ist so einfach, weißt du, du kannst überall Sachen sehen. Es ist so einfach, Leute zu richten, andere zu richten. Aber es ist der Weg der Freunde und der Weg der Söhne Gottes, zu beten. Und zu wissen, mein Vater und Jesus, sie hören mein Gebet. Und es wird alles gut. Und es wird alles gut mit ihnen. Und wir erlauben keine Schadenfreude oder keine Gefühle, die irgendwie aufsteigen wollen, weil die gehören nicht zu uns. Das ist wirklich der alte Mensch, der ist mausetot. Sag mal, mein alter Mensch ist mausetot. Halleluja. Oh, das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Ich sage, ich erzähle euch heute den Weg der Freiheit. Wir frei sind, wie wir frei sind. Frei sind von Bitterkeit. Frei von Anklagen. Frei vom Richten. Finger ausstrecken. Wir haben das Herz von Jesus. Das ist unser Herz und es schlägt viel lauter und stärker als auch irgendwas anderes, was gar nicht zu uns gehört. Also denk nie, wenn andere blöde, böse Gedanken kommen, das wärst du. Sondern du bist die neue Schöpfung. In dir sind gute Gedanken. In dir ist Vergebung. In dir ist Großzügigkeit. Auch großzügige Vergebung. Und ich sag nicht, dass es immer einfach ist. Aber es gibt keine Alternative, wenn wir Freunde von Gott sein wollen. Wenn wir seine Stimme hören wollen, wenn wir ihm nahe sein wollen, es gibt keine Alternative. Wir müssen diese alten Geschichten einfach hinter uns lassen. Bist du einverstanden? Einfach hinter uns lassen. Sag mal, ich lasse die alten Geschichten hinter mir. Weil ich möchte ein Freund von Gott sein. Und sein Herz ist mein Herz. Halleluja. Gott ist so gut. Ich erzähle euch noch von Mose. Mose war der zweite Freund. Wo habe ich ihn? Der zweite, also ja, von dem es ausdrücklich so in der Bibel steht. Und das ist auch so stark, ja. Und da in 2. Mose 32 können wir es lesen, da haben die Israeliten, weil Mose auf den Berg gegangen ist, um dort mit Gott zu reden, die Gesetzestafeln zu empfangen, die alles, was im Heiligtum, wie das Heiligtum beschaffen sein soll. Und da hat, das hat irgendwie länger gedauert und die Leute wurden unruhig und dachten, wo ist unser Gott? Und der ist irgendwie weg, dachten sie. Und dann haben sie sich so ein komisches Kalb gemacht, ja, so ein goldenes Kalb. Und haben dann rumgetanzt. Wenn man heute denkt, come on, ja. Aber wenn heute Leute um Buddhas rumtanzen, ist es natürlich vielleicht ähnlich, ne? Genau. Ha. Und es ist, und dann sagt Gott zu Mose, geh, steig herab, denn dein Volk, das ist so heiß, er sagt, dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Schlimmes getan, also dieses Kalb gemacht und so weiter. Er sagt nicht mein Volk, er sagt dein Volk. Und dann sagt er, ich habe erlebt, wie eigenwillig und halsstarrig dieses Volk ist, sagt der Herr, ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Und Mose sagte, super Idee, total gut. Boah, ich werde hier gut rauskommen, weil ich bin ja ganz nah bei dir. Die anderen, ja, die vernichte mal, die sind auch total übel drauf. haben sie verdient. Ich meine, wer sowas macht, hat es doch verdient, vernichtet zu werden. Und ich sagte nicht eine Sekunde, sondern es heißt sofort, aber Mose flehte den Herrn, sein Gott, an. Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten? Dass du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast. Das ist doch Hammer, ne? Also auch die Beziehung, ne? Die Ägypter werden sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten, zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn. Gib dein Vorhaben auf, solch ein Unheil über dein Volk zu bringen. Denk an deine Diener Abraham, Isaak, Jakob, den du geschworen hast. Ich werde euch so viele Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel gibt. Ihnen werde ich dieses Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz geben. Das hast du ihnen gesagt. Erinnere dich dran. Und ich glaube jetzt, Gott ist nicht von Demenz betroffen. Ich glaube, das war wieder ein Test. Und dann heißt es, da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Wow. Ein Freund hat zu ihm gesprochen und ich glaube, es war ein Test, ja. Wie gesagt, Gott ist nicht, hat nicht ein unbarmherzigeres Herz als jetzt Mose in dem Fall. Kann nicht sein, aber er hat gewartet. Wie wird Mose, mein Freund, wie wird er reagieren, wenn ich sowas androhe und sage, du wirst groß gemacht werden, dir wird es gut gehen, aber dieses Volk, das vernichte ich. Und Mose hat richtig reagiert. Er hat richtig reagiert. Er hat mit dem Herzen Gottes reagiert und ich glaube, das wollte Gott sehen. Er wollte sehen, hat er mein Herz? Und genauso möchte er das bei uns sehen. Und wir nehmen es im Glauben, er sieht es bei uns. Das gleiche Herz, das niemandem den Untergang wünscht, auch nicht irgendeiner Partei, ja. Also, ja, müssen ja nicht mehr dran sein, ja, das sage ich auch, aber nicht den Untergang, ja, keine Zerstörung, weißt du? Im neuen Bund wünschen wir niemand mehr die Zerstörung, weil das ist ewige Hölle letztlich. Und das ist ein Ort, an den wir niemanden wünschen, sondern unser Herz. Unser Herz, dieses Gottes, dieses göttliche Herz, schlägt für die Menschen. Auch die, die nicht alles richtig machen, auch die komisch drauf sind. Und gibt auch nicht zum Beispiel unser Land auf. Ja, gibt nicht unser Land auf einfach und sagt, oh, werde irgendwann auswandern, lasst mich alle hier in Frieden oder so. Nein. Sondern du bist hier gesetzt. Also was nicht heißt, dass du vielleicht irgendwann mal woanders hingehst, ja. Aber solange du hier bist, solange wir hier sind, haben wir ein Herz für hier und auch für die Menschen. Und für die Geschwister genauso, natürlich. Wir haben Gottes Herz, das retten will und nicht richten will und nicht umbringen will. Weißt du, das ist so einer, deshalb geht es doch so lange, dass Jesus noch nicht wiederkommt. Weil er nicht möchte, dass einer unerrettet stirbt. Das ist sein Herz. Das ist sein Herz für dich. Und weißt du, wir können nur sagen, Herr, danke für diese unendliche Gnade, dass wir schon dabei sind. Was für eine Gnade, dass du schon dabei bist in dieser Zeit. So der Hammer, ne? Du bist schon dabei. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist schon dabei. You are all in. Du bist schon dabei. Halleluja. Wir sind dabei. Wir gehören zu seiner Braut. Wir sind in ihm. Wir bleiben in ihm. Wir bleiben in seinem Wort. Und dann werden wir auf jede unserer Gebete die Antwort bekommen. Auf alle unsere Gebete wird er dann erhören. Das ist für die Freunde Gottes. Das sind seine Freunde. Halleluja. Oh, lass uns mal zusammen aufstehen. Und Herr, wir sagen dir heute und streck dich aus. Herr, wir sagen dir heute Morgen, unser größter Wunsch ist, dein Freund zu sein. Deine besten Freunde zu sein. Herr, nicht nur Sklaven, nicht nur Diener. Und wir sind voll gehorsam, definitiv. Aber noch mehr als das. Freunde. Freunde von dir zu sein, die dein Herz kennen und die eins sind mit deinem Herzen und mit denen du eins bist mit unserem Herzen. Herr, ich danke dir, dass du uns so nah haben möchtest, nicht fern, sondern nah. Und ich danke dir, dass du uns alle lehrst, mehr und mehr, was es bedeutet, diese Freundschaft zu leben. Halleluja, jeden Tag, jede Stunde. Und ja, deine Herzensanliegen zu spüren, zu kennen und dir Freude zu machen und zu wissen, du kümmerst dich um alles, was uns betrifft. Halleluja, in dieser wirklich echten Beziehung mit dir zu leben, die dich alles gekostet hat. Halleluja, dich hat es alles gekostet, damit wir in dieser Beziehung leben können, mit dir und mit dem Vater. Wir danken dir für dieses Vorrecht, das du uns gegeben hast, deine Freunde zu sein. Und wir sagen, Herr, hier sind wir, deine Freunde, die in dir bleiben, die in deinem Wort bleiben. Und was immer wir bitten, werden wir empfangen. Von deiner Hand. In Jesu Namen. Amen und Amen. Danke, Herr, für deine Freundschaft. Ja. Sie ist auch meine Freundin. Meine Beste. Halleluja. So gut, ihr Lieben. Freunde Gottes. Halleluja. Du bist ein Freund Gottes. Ja, das ist wirklich gewaltig. Ein Freund Gottes. Er enthält dir nichts vor, was er auf dem Herzen hat. Er enthält dir nichts vor, was ihm wichtig ist. Er spricht zu dir. Er sagt dir. Er gibt dir Klarheit. Halleluja. Preis den Herrn. Klarheit. Klare Ansage. Da ist was drauf, ja. Klarheit. Halleluja. Einigen möchte er Klarheit geben. Ich spüre das gerade. Er teilt wie so Klarheit aus gerade. Klarheit. Hans-Gerd, er gibt dir Klarheit. Klarheit. Halleluja. Dagmar. Klarheit. Wow. Halleluja. Auch bei euch, Karl-Heinz. Klarheit. Halleluja. Ganze Familie. Klarheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Klarheit. Es ist Klarheit, die er verteilt. Nimm's dir einfach. Freund Gottes, Klarheit. Ja. Danke, Jesus. Halleluja. Wow. Wow. Halleluja. Also das ist so gut, ich finde das so genial. Bei Abraham heißt es ja auch, das ist eine andere Stelle, wo es heißt von ihm, und Abraham glaubte dem Herrn und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Das ist interessant, weißt du? Die eine Seite ist, und da habe ich ja auch, das habe ich ja auch letzten Sonntag schon erwähnt, Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich gebiete. Und gleichzeitig ist aber dieser Gehorsam nicht in erster Linie ein Gehorsam, okay, ich habe das gesagt, du hast es gemacht. Oder ich habe das gesagt, du hast es nicht gemacht. Sondern es ist ein Glaubensgehorsam. Es ist ein Glaubensgehorsam. Es ist nicht ein gesetzlicher Gehorsam, verstehst du? Wir leben im neuen Bund, es ist nicht ein gesetzlicher Gehorsam. Weißt du, Gott will nicht, dass du unter einen Zwang kommst. Oh, womöglich habe ich vor 2 Jahren irgendwas nicht gemacht. Da hat Gott mir gesagt, ich soll die Bratpfanne auf die dritte Platte von hinten stellen und nicht auf die vordere. Und ich habe es nicht gemacht. Und seither ist die Beziehung mir abgeschnitten. Also das ist so ein Zwang. Manchmal können Menschen da drunter kommen. Oh, ich habe das nicht gemacht. Oh, jetzt ist es mir abgeschnitten. Ab da war die Gegenwart Gottes weg. Also Abraham war ein Freund Gottes, weil er Gott glaubte. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Und Glaube bedeutet Gehorsam, ja? Amen, aber es ist ein Glaubensgehorsam. Weißt du, es ist ja auch nicht so, weißt du, Abraham war nicht Freund Gottes, weil Abraham alles richtig gemacht hat. Das ist interessant, Abraham hat einige Klöpse gemacht in seinem Leben. Also Hagar war definitiv ein Klops, ja? Ja, da leiden wir heute noch drunter. Ja. Amen. Ist so. Ja. Amen. Es war ein Klops. Oder dann hat er dem Abimelech gesagt, dass Sarah seine Schwester wäre, obwohl es seine Frau war. Das war auch ein Klops. Und beinahe hätte der mit ihr geschlafen, ja. Weil er dachte, ja, ist ja seine Schwester, ist ja kein Problem. Verstehst du? Das war auch ein Klops. Also Abraham war nicht perfekt. Aber Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Andreas, du bist ein Freund Gottes. Nicht, weil du alles richtig gemacht hast in deinem Leben, aber weil du Gott geglaubt hast. Er wurde Freund Gottes genannt. Amen. Du wirst Freund Gottes genannt, wenn du Gott glaubst. Amen. Halleluja. Also das will Gott sehen. Oh, danke Jesus. Glaubst du Gott? Halleluja. Gott hat noch Gewaltiges vor. Amen. Gott hat noch Gewaltiges vor in deinem Leben. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Ich sehe, ich weiß, ich kenne dich gar nicht, aber ich sehe, wie viele hinter dir herlaufen. Ich sehe dich wie so eine Entenmama. Mit lauter Küken hinter dir her. Ich glaube nicht, dass es nur natürliche Kinder sind, das wäre ein bisschen viel. Sondern ich glaube, dass es geistliche Kinder sind. Und ich glaube, du bist eine Leiterin aus der Sicht Gottes. Ich weiß nicht, ob du schon in Leitung bist oder wie auch immer oder dabei bist, da einzusteigen. Aber auf jeden Fall sehe ich dich einfach, wie dir die Küken folgen. Amen. Halleluja. Junge und Weiblein und Männlein und Halleluja. Amen. Amen. Glaub Gott. Amen. Glaub Gott. Halleluja. Glaub Gott. Und es wird dir zur Gerechtigkeit gerechnet. Du bist ein Freund Gottes. Halleluja. Amen. Boah, ich schaue in so viele gläubige Gesichter. Halleluja. Alle schauen gleich noch ein Stück gläubiger, weil sie sagen, ich will auch ein Freund Gottes sein. Ist gut, Halleluja. Halleluja. Ich schaue mal zu euch nach hinten. Ich möchte mal gern gucken, wie es da hinten so ist, von der Atmosphäre her. So, hallo. Hi. Schön. Halle, grüezi. Genau. Schweizer, Halleluja. Weiß den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Schön. Oh. Wow. Ein junger Mann. Halleluja. Ein ich sehe wirklich, wie eine David-Salbung auf ihn kommt. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er wird stark sein und er wird als König herrschen, ja? In Jesus, unter dem König der Könige. Ein starker, ein David. Wow, Halleluja. Hat fast eine ähnliche Haarfarbe. David war rotblond. Er ist mehr blond als rot, aber trotzdem. Von der Salbung her passt. Halleluja. Freunde Gottes. Amen. Willst du ein Freund Gottes sein? Bist du? Amen. Halleluja. Du lebst es. Weißt du den Herrn? Jeden Tag. Weißt du, jeden Tag entscheidet sich neu die Freundschaft mit Gott. Weil Freunde reden miteinander. Amen. Es entscheidet sich jeden Tag neu. Halleluja. Abraham glaubt Gott und es wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Amen. Halleluja, so gut. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Vielleicht ist hier jemand hier heute Morgen und du sagst in deinem Herzen, irgendwie dieses Freund mit Gott, das ist echt eine hohe Nummer. Und du fühlst dich vielleicht nur wie abgeschnitten von dieser Freundschaftsbeziehung mit ihm. Also der Punkt ist, von Natur aus sind wir alle keine Freunde Gottes. Es ist so. Paulus hat gesagt, wir haben alle gesündigt und haben deswegen die Herrlichkeit Gottes verpasst. Das heißt, von Natur aus sind wir alle nicht Freunde Gottes, aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade und durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist Römer 3, 23. Das heißt, ich habe das mal so in der Vision gesehen. Wirklich, ich habe mich gesehen in dieser Vision und Jesus kam und er hat mich so genommen, an der Hand genommen und dann hat er mich so vor den Vater gestellt. Ich habe den Vater nicht gesehen, aber ich wusste, da ist der Vater auf dem Thron und er hat mich so vor ihn gestellt und dann hat er zum Vater gesagt, der gehört zu mir. Verstehst du? Was für den Vater zählt ist, was der Sohn sagt. Amen. Das heißt, an Jesus entscheidet sich, ob du ein Freund Gottes bist oder nicht. An ihm als deinem Erlöser entscheidet sich, ob du ein Freund Gottes bist. Weißt du, Freund Gottes ist nicht einfach nur irgendwie, ich bilde mir einfach eine Beziehung ein und dann bin ich ein Freund Gottes. Sondern Jesus muss uns in diese Freundschaft mit Gott hineinnehmen, weil er den Preis bezahlt hat, damit wir erlöst sind. Damit die Trennung weggenommen ist zwischen uns und Gott. Und deswegen ist es entscheidend, dass du dich von Jesus an der Hand nehmen lässt. Und Irina hat schon gesagt, dass du ein Jünger Jesu bist. Weil die Jünger Jesu, das sind die, die Freunde Gottes genannt werden. Also die nimmt Jesus zum Vater und sagt, hey, der gehört zu mir. Amen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, wirklich ein Freund Gottes zu sein. Also nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, ein Kind Gottes zu sein. Die Bibel sagt, dass der Geist Gottes unserem Geist das, dieses Zeugnis gibt, also diese Botschaft übermittelt, wenn wir Kinder Gottes sind. Aber du hast vielleicht noch nicht diese Gewissheit. Bei dir ist diese Sicherheit nicht. Also dann ist heute deine Gelegenheit, dich von Jesus an der Hand nehmen zu lassen. Und dich von Jesus zum Vater nehmen zu lassen. Und er wird sagen, hey, der oder die gehört zu mir. Amen. Lass uns mal zusammen aufstehen nochmal. Weil ich möchte gern dir anbieten, wirklich, wenn du heute hier live vor Ort bist, aber auch wenn du über Livestream zuschaust, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob Jesus wirklich in deinem Leben, ob Jesus dich zum Vater, dem Vater präsentiert hat sozusagen. Das heißt, wer in seinem Buch aufgeschrieben ist, der ist im Buch des Lebens Gottes aufgeschrieben. Ja, und du hast vielleicht noch nicht diese Gewissheit im Herzen. Bin ich in diesem Buch des Lebens? Bin ich tatsächlich in dieser ungetrennten Beziehung zu Gott? Der Schlüssel ist Jesus. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben wirklich ganz bewusst gesagt, Jesus, komm du in mein Herz und sei du mein Herr, ich brauche dich als meinen Herrn und Erlöser. Ich bin von Natur aus ein Sünder. Und weißt du, das ist jeder von uns. Da brauchst du gar nicht diskutieren, oh, meine Sünden sind nicht so schlimm wie die von den anderen oder überhaupt. Was habe ich denn eigentlich überhaupt falsch gemacht? Ich glaube, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Nur die anderen haben ganz viel falsch gemacht an mir. Wie auch immer, weißt du, brauchst du gar nicht diskutieren. Die Bibel sagt ganz klar, wir sind alle Sünder. Und deswegen sind wir von Natur aus alle getrennt von Gott. Aber wir werden alle gerechtfertigt, wenn wir die Hand von Jesus ergreifen und sagen, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Und wenn du heute Morgen hier bist oder über Livestream zuschaust und du hast vielleicht noch nie bewusst in deinem Leben gesagt, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, sei du mein persönlicher Erlöser, komm du in mein Leben und nimm mich zum Vater. Du hast es vielleicht noch nie bewusst in deinem Leben gesagt oder du hast es vielleicht mal vor Jahren irgendwo mal mitgesprochen oder bist vielleicht in der Kirche aufgewachsen und hast davon gehört, aber du hast nicht darin gelebt, du hast getrennt von Gott gelebt. Heute möchte Jesus dich zurücknehmen zum Vater. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich glaube, das bin ich. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich heute sterben würde, dass dann Jesus mich in Empfang nehmen würde und mich zum Vater nehmen würde. Ich habe noch nicht diese Gewissheit im Herzen. Dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten und du sollst diese Klarheit bekommen und du sollst diese Gewissheit bekommen. Und wenn du sagst, ja, Pastor Georg, das möchte ich gerne, ich möchte da mit dir beten oder ich möchte, dass du mit mir betest und für mich betest, dann einfach da, wo du bist, ganz schnell, gib mir einfach ein Zeichen, streck deine Hand aus, sodass ich sehen kann und dass ich weiß, okay, für dich soll ich beten. Ja, Gott sieht deine Hand auch da hinten, ganz hinten, Gott sieht deine Hand hier, Gott sieht deine Hand, ja, ist noch jemand da, Gott sieht auch deine Hand, Halleluja, danke Jesus. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst auch deine Hand heben, ich sehe sie zwar nicht, aber ich nehme dich mit rein jetzt gleich in dieses Gebet, weil du sollst heute diese Gewissheit haben. Bevor dieser Gottesdienst zu Ende ist, sollst du diese Gewissheit haben, jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin durch Jesus ein Freund des Vaters. Jesus nimmt mich zum Vater. Halleluja, Halleluja. Wenn du deine Hand gehoben hast, ich möchte gerne mit dir beten, ich möchte dir gerne ein Gebet einfach laut vorsprechen und du sprichst es mir einfach laut nach und dann möchte ich dir einfach auch persönlich die Hände auflegen und deswegen einfach ganz schnell da, wo du deine Hand gehoben hast, komm einfach ganz schnell hier nach vorne zu mir und wir wollen hier zusammen beten, komm einfach hier zu mir nach vorne und ich heiße dich hier herzlich willkommen und dann werden wir zusammen beten und dann werden wir das gemeinsam festmachen. Herzlich willkommen, einfach jeder, der seine Hand gehoben hat, komm einfach nach vorne, komm einfach aus den Reihen raus, herzlich willkommen. Komm einfach aus den Reihen raus. Einfach da hat noch jemand seine Hand gehoben. Nimm sie einfach mit nach vorne. Auch da drüben. Genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Komm ruhig, komm, komm näher. Ja, genau. Dann kann ich für dich beten. Da war noch mehr. Einfach die ihr eure Hand gehoben habt. Einfach kommt nach vorne und dann lasst uns gemeinsam beten und lasst uns es gemeinsam festmachen. Komm ruhig nach vorne. Genau. Halleluja. Weißt du, Herrn, ja, es dauert ein bisschen wegen der Übersetzung. Okay. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Schön, komm ruhig hier rüber. Genau, herzlich willkommen. Da ist noch jemand. Gebt mir nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, wie ich es versprochen habe, genau so wollen wir es machen. Das heißt, ich möchte einfach gerne mit euch ein Gebet beten und ihr sprecht es mir einfach laut nach. Ich spreche es euch laut vor, okay? Ja, schließt einfach eure Augen und jeder, der im Raum ist, kann es mir einfach auch laut mitbeten, wenn du einfach die vorne sind, unterstützen möchtest. Lass uns einfach beten und sagen, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du wegen meiner Sünden gestorben bist. Und ich bekenne dir, ich bin ein Sünder von Natur aus. Aber ich danke dir, Jesus, dass du aus den Toten wieder auferstanden bist, damit ich ein neues Leben haben kann. Auch du über Livestream kannst es mitsprechen. Und in deinem Namen, Jesus, komme ich jetzt zum Vater. Und Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Heute entscheide ich mich, dir zu glauben und Jesus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser anzunehmen. Herr Jesus, ich empfange dich jetzt als meinen Erlöser. Mach du jetzt mein Leben neu. durch deinen Geist. Amen. Amen. Und jetzt lege ich euch einfach kurz die Hand auf und bete für euch und ihr werdet einfach, wie die Bibel sagt, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, das neue Leben. Ich segne dich jetzt in Jesu Namen mit der Gabe des Heiligen Geistes, der Gabe des ewigen Lebens, dem neuen Leben in Christus. Ich segne dich mit seiner Liebe und ich segne dich mit seiner Freundschaft. Der Vater von Jesus ist jetzt dein Vater. Und du bist sein Kind. Er hat dich angenommen. Du bist seine geliebte Tochter. Du bist seine geliebte Tochter. An dir hat er Gefallen gefunden. Und deshalb hat er dich zu sich gezogen. Aus lauter Gnade und Güte. Und ich segne dich mit der Kraft der Vergebung jetzt, der Kraft des Blutes Jesu Christi. Durch sein Blut ist dir vergeben. Und durch sein Blut ist der Weg frei zum Vater. Jesus nimmt dich zum Vater. Ich segne dich. Ich segne dich mit dieser Gewissheit, ein Freund Gottes zu sein. Und nichts und niemand kann dich trennen von dieser Beziehung. Ich segne dich seiner Liebe. Ich segne dich, in seiner Liebe zu sein und in seiner Liebe zu bleiben in allem. Oh, füll mein Bruder, Heiliger Geist, mit deiner Herrlichkeit, deiner Fülle, mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Und danke, Herr, für die Waschung der Wiedergeburt und die Kraft des Heiligen Geistes. Füll sie gerade jetzt, Herr, füll sie. Ich sehe, wie der Heilige Geist für dein Sprachzentrum gerade übernimmt. Und du, wenn du jetzt gerade über deinen Mund öffnest, und einfach beginnst, die Worte fließen zu lassen, die fließen, ohne nachzudenken, dann wirst du merken, er hat dein Sprachzentrum übernommen und du sprichst in diesen neuen Sprachen. Halleluja. Beginn einfach zu sprechen, einfach wie der Geist gibt auszusprechen, ohne nachzudenken, bewege einfach deinen Mund. Einfach sprechen. Genau, da sprich einfach, genau, sprich weiter. Am Anfang sind es nur wenige Silben, die hervorkommen, aber er erfüllt dich mehr und mehr. Es wird mehr und mehr und mehr. Kita korabasika mando korabasika dandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Herr. Shiakando Korabasikara. Sprich einfach, wie der Geist gibt. Genau, einfach Korabasikara. Genau, Kiasakara. Genau, genau, Korabasikara. Genau, einfach weitersprechen. Genau. Kiadadadadadabasitadadadada. Halleluja. Füll sie mit der Gewissheit deiner Liebe. Füll sie mit der Gewissheit deiner Gnade. Die Gewissheit, Herr, dass wenn Gott für sie ist, kann niemand gegen sie sein. In Jesu Namen. Weil du ihr bester Freund bist, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Heilige Geist ist hier und hinter euch sind noch ganz liebe Freunde, die einfach auch noch bereit sind, weiter für euch zu beten, wenn ihr das möchtet. Und deswegen dürft ihr euch einfach kurz umdrehen und schauen, wer noch hinter euch steht. Sie wollen euch auch was Kleines noch schenken. Sie haben ein paar Infos dabei und sie würden noch gerne einfach mit euch sprechen und einfach auch noch persönlich für euch beten. Und dazu dürft ihr gerne einfach noch kurz rüber in den Jugendgottesdienstraum gehen und da einfach noch kurze Zeit haben, wo ihr einfach noch persönlich auch euch das Gebet empfangt und die, auch die Ansprache. Okay? Gut. Svetlana, gehst du einfach vor, genau, geht einfach der Svetlana hinterher. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Genau, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ist Gott nicht gut? Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Gott ist so gut. Halleluja. Und ihr Lieben, jetzt wollen wir auch noch hineinsäen. Jetzt sollst du die Gelegenheit haben, wirklich hineinzusäen, auch in diese Gegenwart Gottes. Weißt du, Gott ist ein so reicher Gott, der dich so dermaßen beschenken will. Ich habe das nochmal neu gelesen in Malachi 3, Vers 10, auch wie das da wörtlich steht. Ja. Ich lese es mal kurz vor, einfach nur damit du siehst, was Gott für ein Geber ist. Ja. Da heißt es in Malachi 3, Vers 10, ist die Stelle, wo es heißt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und in der Elberfelder steht unten drunter, wörtlich steht hier, bis zum, also er gibt uns Segen, bis zum Mangel an ausreichendem Platz. Stark, hä? Er will uns segnen bis zum Mangel an ausreichendem Platz. Das ist das, was hier eigentlich für Übermaß steht. Ja? Bis zum Mangel an ausreichendem Platz. Weißt du, Gott ist ein solcher Geber. Und wenn du einfach ihn an erste Stelle setzt und sein Reich an erste Stelle setzt, dann wirst du erleben, weißt du, ob das jetzt beim Zehnten ist, spezifisch, das ist die Verheißung für den Zehnten, wir werden sie gleich auch proklamieren, aber genau in der gleichen Weise gilt auch das Gesetz von Saat und Ernte, das ist genau das Gleiche, du säst und Jesus sagt, wenn du in einen guten Boden säst, dann wirst du empfangen und zwar 30-fach, 60-fach, 100-fach. Das ist auch bis zum Mangel an ausreichendem Platz. Bis zum Mangel an ausreichendem Platz möchte er in dein Leben hineingeben. Halleluja. Und wir wollen heute diese Verheißung Gottes zusammen proklamieren. Ihr dürft die Folie einfach zum Zehntengeber und zum Saatkorn auflegen und wir wollen es zusammen proklamieren. Ja? Als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Oder jetzt sag mal, bis zum Mangel an ausreichendem Platz. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Amen. Sag nochmal, bis zum Mangel an ausreichendem Platz. Also das ist die Art des Gebens Gottes. So möchte er dich beschenken. Du säst ein Saatkorn und er gibt dir wieder, weißt du, jenseits des Maßstabs deines Saatkorns. Dein Saatkorn mag gering sein, aber er ist ein Geber, der überreich ist. Amen. Über die Maßen, überreich. Halleluja. Amen. Also frag den Heiligen Geist, was soll ich heute Morgen säen? Und dann tust du, was er dir gezeigt hat. Entweder per Verpflichtungserklärung, wenn du hier vor Ort bist, kannst du unter deinem Stuhl nehmen und ausfüllen. Oder in bar, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben. Oder wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du überweisen. Oder du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Okay? Also tut das, was er euch gezeigt hat. Hier vor Ort werden wir die Eimer durchgeben. Und während wir es durchgeben, werde ich euch noch kurz ein paar gewaltige Zeugnisse mitteilen, was Gott wirklich getan hat. Das ist echter Hammer. Ja, gebt es ruhig durch. Und zwar zum einen, bei unserer letzten Konferenz ist hier ein Zeugnis von jemand aus der Schweiz, aus dem Glory House von Gränchen. Da heißt es, ein Mann, bei einem Mann wurden beide Knie, beide Füße, Knieschmerzen, Arthrose und Knicksenkfüße von Gott an der Pfingstkonferenz in Filderstadt während dem Abendmahl am 19. Mai geheilt. Während dem Abendmahl, Sonntagmorgen, erinnert euch dran. Während dem Abendmahl, wir haben alle auf Jesus geschaut. Er spürte zweimal ein Kribbeln, welches von den Knien bis in die Zehenspitzen strömte. Dies sei die größte und stärkste Berührung und Heilung der Person von Gott in den vergangenen 35 Jahren als Christ. Halleluja, es ist nicht stark beim Abendmahl. Amen. Gebt mir Jesus die Ehre für diese gewaltige, für dieses gewaltige Wunder. Und dann von unserem Herrlichkeitstag in Hinwil in der Schweiz ein Zeugnis. Eine Person wurde da an diesem Herrlichkeitstag Söhne der Herrlichkeit in Hinwil, Schweiz am 9. Mai von einer Knieverletzung rechts nach einem Unfall vor circa 10 Jahren und Operation geheilt. Die Sehne war seit der Operation verkürzt und schmerzhaft. Die jahrelangen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen sind verschwunden. Danke, Jesus. Amen. So stark. Halleluja. Preist den Herrn. Und noch was ist in der Schweiz geheilt worden, in Hinwil. Und zwar eine Frau hatte seit einem Unfall vor 15 Jahren eine Halswirbelversteifung und dadurch auch Bewegungseinschränkungen. Seit mehreren Monaten hatte die Person außerdem eine starke Erkältung, Nasen-, Hals- und Lungenatmungsprobleme. Vor circa 2 Monaten hatte die Person 3 Rippen gebrochen und dadurch zusätzlich starke Schmerzen und Atemprobleme. Jesus hat sie auch in Hinwil vollständig geheilt. Also von der Halswirbelversteifung, vom Unfall vor 15 Jahren, von Bewegungseinschränkungen, von den Lungen- und Atmungsproblemen, von den gebrochenen Rippen und von der Erkältung. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht stark? Halleluja. Amen. Das ist unser Gott. Halleluja. Und dann aus einem unserer Gloryhäuser, da gibt's auch starke Zeugnisse. Hier, das ist Hammer. Eine Gloryhaus-Teilnehmerin betete für einen drogenabhängigen Mann, der Selbstmord begangen hat und seitdem im Koma lag. Also, er wollte Selbstmord begehen, lag seitdem im Koma. Er sprang dabei vom 9. Stockwerk runter. Also, das war die Selbstmordaktion. Die Ärzte hatten keine Hoffnung, dass dieser Mann überleben würde. Nach dem Gebet ist dieser Mann aus dem Koma erwacht, kann laufen, sprechen und wurde von Drogen frei. Er hat Jesus in sein Leben aufgenommen und ist dankbar für alle Gebete. Halleluja, Amen. Das sind die Gebete in den Gloryhäusern. Halleluja. Wir starten übrigens, nächste Woche starten 2 neue Gloryhäuser. 1 in Esslingen beim Tobias. Halleluja, wo ist er, der Tobias? Ah ja, da ist er ja, genau, beim Tobias. Und in Heidenheim, bei Hans-Gerd und Dagmar. Halleluja. Neue Gloryhäuser. Das ist hammermäßig. Halleluja. Preist den Herrn.